Hallo? Hallo? Test? Was darf sein an diesem schönen Morgen? Also fängt dein Tag erst an oder machst du gerade Feierabend? Oh, weiß nicht, ich habe nie Feierabend. Und was machst du so? Ich bin Fahrer. Oh, sowas wie ein Chauffeur. Und wann hast du zum letzten Mal nur so zum Spaß eine Runde gedreht? Gestern. Oh, da bin ich neidisch. Manchmal würde ich gerne auf der 20 Richtung Westen fahren in einem Auto, das ich mir nicht leisten kann und einen Plan, den ich nicht habe. Nur ich, meine Musik und die Straße. Musik und die Straße. I'm wishing my days away. No way.